Und da macht es so oder so ähnlich kann es klingen, wenn eine reinkommt, eine E-Mail. Wenn man den Ton nicht eh ausgestellt hat, weil, puh, es können ja ganz schön viele werden. Wie viele genau, das erfahren wir gleich. Denn morgen, also am 3. August, vor 40 Jahren, da ist die allererste E-Mail versendet worden. Zu diesem Anlass führt uns Severin Näve durch eine digitale Kulturgeschichte. Hi. Ich weiß nicht, wie er heißt, weiß nicht, was er macht. Diese Frau ist das entzückendste Geschöpf, mit dem ich je Kontakt hatte. Wir sollten uns mal treffen. Mal treffen? Na, ihr Süßen, wovon redet ihr? Von Cybersex. Der Klassiker unter den E-Mail-Filmen. E-Mail für dich. Mit Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen. Die beiden können sich in dem Film im echten Leben nicht leiden, beginnen durch einen Zufall, sich anonyme E-Mails zu schreiben. Liebes-E-Mails, liebesstiftend. Die elektronische Post als moderner Liebesbote. Noch 148 Mails, check. Durchschnittlich 40 E-Mails sind es zwar nur, die heute täglich in unseren Postfächern landen, aber sie nerven dennoch mitunter gewaltig. Bereits vor einigen Jahren haben britische Forscher in einer Studie belegt, dass berufliche E-Mails ein riesiger Stressfaktor sind. Dr. Richard McKinnon erklärt bei Euronews: Nicht die Menge an Mails zählt, sondern das permanente Abrufen, frühmorgens und spätabends. Das sorgt für einen deutlich größeren Stress. Denn unter den vielen täglichen E-Mails sind leider eher selten Nachrichten, die die Ausgangslage einer großen Liebesgeschichte bilden, wie in der Mutter aller E-Mail-Liebesromane, Gut gegen Nordwind, die natürlich auch verfilmt wurde. Liebe Emma Rothner, darf ich Emmy sagen? Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot? Lieber Leo? Wenn wir uns schreiben, fühle ich mich wie ein Schokokuss in der Mikrowelle. Emmy. Emmy schreiben ist Emmy küssen. Ich könnte tausendmal Emmy schreiben. Leo, ich hab dich sehr, sehr gern. Etwas profaner der Text der allerersten E-Mail. Da kam diese Willkommensmail, die erste, die gesagt, willkommen in CSNet. Professor Michael Rothart, damaliger Leiter der Informatik an der Uni Karlsruhe, war der Empfänger. Und dass sich irgendwann auf elektronischem Wege Liebesgeschichten entwickeln, war damals sicherlich nicht die Absicht. Die E-Mail war für den Wissenschaftsbereich gedacht. Da hatten wir einen großen Nachfrage erwartet, aber nicht die Tatsache, dass es ein Massenkommunikationsmittel für jedermann wird. Das konnten wir nicht wissen. Jedermann hat Supermail, mal so als fiktives Beispiel, wäre dabei noch eine vernünftige E-Mail-Adresse. Dillmaus87 oder Technoteufel666 wären dann eher Beispiele für Mailadressen, bei denen es noch eine Weile gedauert hat, bis wirklich jeder verstanden hat, dass damit verschickte Bewerbungen möglicherweise nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein werden. Wesentlich brisanter wird es, wenn elektronische Post in die falschen Hände gerät. WikiLeaks veröffentlicht gehackte E-Mails von CIA-Chef John Brennan. Clinton hatte als Außenministerin ihren E-Mail-Verkehr teilweise über private Server abgewickelt. Ob es der E-Mail-Skandal um die damalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton war oder geleakte E-Mails oberster Sicherheitsbehörden, immer wieder standen und stehen E-Mails auch im Mittelpunkt großer Skandale. Und dann gibt es noch die kleinen privaten Pannen. Wer kennt es nicht, dieses Schreckgefühl, das einen durchfährt, wenn man merkt, dass man eine E-Mail mit Antworten an alle versendet hat, anstatt nur an den einen Freund, mit dem man mal ein bisschen lästern wollte. Dennoch, niemals war Kommunikation so leicht wie heute, huldigen die Pet Shop Boys in ihrem Song E-Mail der digitalen Kommunikationsform. Send me an E-Mail. Seit 40 Jahren in unserem Leben. Die E-Mail. Bayern 2 am Nachmittag. Mit Katrin Hasselbeck.